Hallo und herzlich willkommen zum 10. Audiokommentar zu Magic Kaito Kid the Phantom Thief. Wie nicht anders zu erwarten, sind wir heute wieder hier, um gemeinsam eine Episode von Magic Kaito Kid the Phantom Thief für euch zu kommentieren. Und wie das funktioniert, erkläre ich gleich noch einmal. Zunächst aber stelle ich meine heutigen Mitstreiter vor. Da ist wieder mit an Bord Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Hallo, ich hab schon goldene Augen. Genau, als dynamisches Trio treten wir heute an um die Episode 10, Erinnerungen an GoldenEye, gemeinsam für euch zu kommentieren. Das funktioniert so, ich zähle gleich runter mit einem Countdown und wenn ich bei 0 angekommen bin, dann startet ihr im besten Fall eure DVD, Blu-ray oder Anime-on-Demand-Version der Episode 10 von Magic Kaito Kid the Phantom Thief und hört dann gleichzeitig zu den Episodenbildern, die ihr seht, unsere Kommentare hier durch diesen Audiokommentar auf euer Ohr. Und noch der kurze Hinweis, die DVD-Version kann ein bisschen abweichen mit dem Bildmaterial und unseren Kommentaren, da wir die Anime-on-Demand-Version bzw. Blu-ray-Version zum Kommentieren benutzen. Und ich würde sagen, ihr kennt das ja auch schon aus den anderen neuen Episoden, wenn nicht, da gerne mal reinhören und die auch noch anschauen, die Audiokommentare. Ich sage, wir starten durch mit der Episode 10 in 3, 2, 1, Start! So, jetzt solltet ihr die Episode im besten Fall gestartet haben und das Pokerface gesehen haben. Dieses Pokerface, was wir gerade gesehen haben, das war eher ein diabolisches Lachen. Ja. Und ja, wir die japanischen Untertitel hier, ich muss das nochmal erwähnen, wie quasi bei jedem Audiokommentar, ist ja immer noch im Wechsel. Ja, wie gewohnt, das Opening hatten wir ja schon häufig kommentiert. Mit sehr vielen Detective Conan Animationen, mit sehr wenig Magic Kaito Animationen. Naja. Magic Kaito Komitee. Ich frage mich sowieso mal, wie diese Komitees immer aussehen. Das ist ja auch immer das Detective Conan Komitee ja. Und das, bei den anderen Animes sind es ja auch immer Komitees. Das One Piece Komitee oder das Fairy Tale Komitee. Ich stelle mir ja immer Leute vor, die dann um einen Tisch sitzen und dann. Ja, so wie Untersuchungsausschüsse im Bundestag. Wir haben uns hier zusammengetragen. Tagung Detective Conan Magic Kaito Komitee. Was für eine Episode machen wir jetzt? Eine Filler-Episode? Ja, eine Filler-Episode! Okay, Nee, ich glaube eher nicht. Was für ein Amateur! Japan. Mr. Black. Oh, oui, oui. Baguette, Fromage, oui, oui. Tour Eiffel. Nee. Chat Noir heißt auf Deutsch übrigens schwarze Katze. Ja, für alle Franzosen hier. Nee, für alle Nicht-Franzosen gerade. Okay, ja, hast natürlich recht. Ja. Warum wurde da jetzt Polizei eingeblendet? Und hier nichts. Ja. Na, sie liest es ja vor, also von daher, aber trotzdem. Ja, aber Polizei kann man sich auch erschließen. Wer ist das denn da? Warum grinst er schon wieder so in die Kamera? Weiß keiner. Guck mal, da hinten steht auch was auf dem Schild und das ist auch nicht untertitelt. Ich finde in dieser Episode, gerade Kaito und Aoko sind hier in dieser Episode sehr gut animiert. Vielleicht mit das die beste Animation in der ganzen Serie, meiner Meinung nach. So viel Zeit ist ja in der Serie auch nicht mehr. Wir sind ja schon in der drittletzten Episode quasi. Hm. Nicht quasi, es ist die drittletzte Episode. Oh nein. So, wir sind in Frankreich. Frankreich. Mit der Riesenkrabbe. Oui, oui. Günther von Goldebergue. Vor allem DVD Volume 1 und 2, now on sale. Alles klar. Oui, oui, ça va. Oh, was für eine große Hochhaus. Wolfgang Grazer. Okay, ich soll das lassen. Das passt doch. Ja. Ich hätte fast gesagt, er sieht ein bisschen aus wie James Black, aber... Naja. Na. Nicht so ganz. Ich hätte es fast gesagt. Und James Black hat offene Augen, er hat geschlossene. Kreuzung aus James Black und Subaru Okia. Ja, das haben schon viele gesagt, dass sie auf gar nichts vertrauen und am Ende zack, bumm. Doch. Ja. Diese Szene ist Gold wert. Ja. Ist ihm ja schon häufiger passiert. Wir erinnern uns an die eine Episode mit den Mäusen. Bringt nix. Ich finde es immer schön, wie die ganzen Mechanismen, wie man Kaito Kid fangen will, so ganz genau und perfide vorgestellt werden, so als würde das überhaupt irgendwas bringen. Und im Endeffekt ist es doch eh nur Schall und Rauch, zu nichts ja. zu gebrauchen. Vor allem, weil Kaito natürlich auch mit dabei ist. Aber sie müssen es natürlich erklären, weil sie haben ja den ganzen Aufwand betrieben, um es aufzubauen und zu erforschen. Ja. Wahrscheinlich hatte ich das Magic Kaito Komitee gedacht, wir müssen uns neue Mechanismen überlegen. Obwohl, ja. Ja, aber sie denken sich auch immer was Neues aus. Müssen sie ja. Irgendwie muss man Kaito Kid ja kriegen. Keiner hat mehr Vertrauen in Kaito Kids Pazifismus als Nakamori. Laut Gushu Aoyama ist diese Person übrigens der Schauspielerin Catherine Zeta-Jones nachempfunden. Auch wenn er sagt, so ähnlich sehen sie sich gar nicht. Aber sie war wohl mal das Vorbild, was man vielleicht auch am Namen erkennen könnte. Alle diese roten Nasen. Ja, sie hat ja alle überprüft. Ja. Dachte, sie wollte alle zu Rudolf machen. Passend zur Weihnachtszeit. Ah, nee, die Episode hatten wir schon. Kann sich ja Nakamura glücklich schätzen, dass die Masken nicht überprüft, wie Masumi das macht. In der Blush mit der Mermaid. Wie hatte sie das noch gemacht? Naja, es war getreten, ne, oder was? Ja, Das war am Ende. Es war ja zu diesem Zeitpunkt schon Kaito. Also von daher war es eigentlich nicht Masumi, sondern Kaito selbst. Aber, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ja, Knie in die Eier gerammt, sagen wir es mal so. Ach, da ist sie, ja. Wie schön sie sich da auch wirklich eine eigene Picknickdecke ausgebreitet haben. Ja. An alles gedacht. Wir wollen Kaito Kid fangen. Was brauchen wir? Ah, eine Picknickdecke. Ja. Ja, mit leerem Magen ist schlecht arbeiten, ne? Das war aber langsamer, wenn der Magen voll ist. Muss man mehr Gewicht mit sich rumtragen. Was im Deutschen nicht mehr so gut rüberkommt, der hat ja gerade gesagt, dieser Mitsuishi und dieser Ruby mit ihren Namen, die so wie Edelsteine klingen. Das kommt Deutsch natürlich nicht gut rüber. Aber Mitsuishi im Japanischen heißt so ungefähr glänzender Stein. Also. Ah. Aber das kann man natürlich nicht so übersetzen. Aber nein, bei Ruby funktioniert das natürlich noch. Würde ich aber auch nicht mit der Stimme. Was? Um so. Nochmal auf die Stimme einzugehen, gut. So, Checkliste, Untertiteländerung im Opening, check. Ja, genau. Bashen-Check. Also muss man aber auch sagen, ne, wir schauen ja alle die synchronisierte Fassung, also zumindest hier bei unserem Audiokommentar, ich weiß nicht, wie es bei euch Zuhörern im Endeffekt ist, aber trotz der schlechten Synchronisation sind wir bisher der Synchronisation doch treu geblieben. Also, offenbar. Haben wir das nicht vorgesagt, dass wir das machen sollten? Sonst würde ich auch nicht... Also wir haben die Wahl, sonst würde ich die Japanische gucken. Wusste ich gar nicht, Mensch. Wir haben keine Wahl, wir sind gezwungen hier im Audiokommentar. Naja, wir wollten ja auch auf die deutsche Umsetzung eingehen und das gehört nun mal dazu. Richtig, wir als investigative Journalisten wollten darauf eingehen. Wobei natürlich synchrontechnisch nicht mehr so viel passiert, denn die ganzen Charaktere sind ja vorgestellt. Wir sind ja auch in den letzten Episoden schon immer auf die Stimmen eingegangen. So viel Neuerung gibt's da jetzt dann ja natürlich nicht. Also nur mal ein paar Feinheiten noch. Wie die Einfallcharaktere behandelt werden von dem Synchronstudio. Die sind ja so oder so nichts immer so stark, muss man sagen. Da gibt's ja immer Schwächen. Das ist ja auch klar, dass man die nicht hochkarätig besetzen kann. Ich will ja auch nicht Unmengen oder Unsummen an Geld ausgeben, um hier so einen Charakter zu besetzen, der fünf Worte sagt. Das ist ja... Ja. Und bei Magic Kaido gibt's ja auch nicht so viele davon. Weniger als bei Conan. Ich finde es sehr schön, dass hier Hakuba und Kid mehr oder weniger zusammenarbeiten. Wie er ihn einfach anruft und mit ihm spricht. Und Hakuba hat ja auch eine sehr schöne Synchronstimme, nicht wahr, Olli? Ja, sehr gut. Jeder Yu-Gi-Oh!-Fan kennt sie. Ja. Und das Klapp-Handy. Ich muss immer daran denken, ich habe mal ein Video gesehen zu Call of Duty Advanced Warfare, wo Kevin Spacey mitspielt. Und Kevin Spacey hat im Deutschen dieselbe Synchronstimme wie Pegasus. Und hat einer immer in Call of Duty die Zitate von Yu-Gi-Oh! Reingeschnitten. Von demselben Synchronsprecher wie Kevin Spacey. Ja. Ich war Yugi-Boy. Ja. Gute Ideen hat der Kaito immer. Ich will es nicht immer ansprechen, aber hier ist es auch nochmal auffällig. Ich finde es bei Animes, nicht nur bei Detective Conan, dass die inzwischen einfach Fahrzeuge, Autos immer CGI ist. Das, es passt ja nie rein. Es war ja häufiger so. Also das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich habe es noch nicht gesagt, aber... Ich meine, weil die schlimmsten Beispiele bei Con sind natürlich die Filme. Film 7 mit dem Motorrad von Heiji, CGI. Hör mir auf, ja. Und natürlich Film 16 mit den CGI-Fußbällen, wie die Detective Boys Pass spielen. Ja, das finde ich sehr klug. Was soll das werden? Wir bringen Scheinwerfer, als würde man das nicht erkennen, dass sie Scheinwerfer bringen. Was soll das denn sonst sein? Kanonen oder was? Also... Ja. Warum trägt Nakamori eigentlich den Ring über dem Handschuh und nicht den Handschuh über dem Ring? Damit man den Diamant noch sieht. Oder was ist das ein Diamant? Edelstein. Ah, der Shot ist geil. Auch so ein altes Feuerzeug, ne? Das passt auch perfekt dazu. Ja, jetzt hat man ja das Bild von vorhin gesehen und ich fand, wenn man es halt nicht gesehen hat, also die Szene im Zusammenhang, dann war sein Gesicht sehr furchteinflößend. Aber auch sehr schön gemacht, ich hatte ihn fest im Griff, also von der Hand im Griff. Ja. Also das muss ich mal loben. Ja, der Edelstein ist immer in guten Händen. Ja, auch nicht schlecht, Lasse. Wie Nakamori sich auf irgendwelche Wahrheiten, die ihm zugeflüstert werden, verlässt. Naja. Das bin ja ich. Was eine Erkenntnis. Captain Obvious. Ja. Das ist gut gemacht. Ah, Kaito kennt sich gut aus in dem Gebäude. Das muss man ihm lassen. Ja, ist ja immer die Frage, ob er vorher schon mal irgendwie das ausgecheckt hat. Ist ja anzunehmen. Also er war auf jeden Fall schon mal da. Denn dieses Gebäude ist ja das, wurde auch gesagt, ist das Haido City Hotel. Ach. Und das ist ja der Ort, an dem Kaito und Con sich das erste Mal begegnet sind, damals im Con-Manga auf dem Dach. Mhm. Legendäre Szene, also wer die nicht kennt. Ja, und zudem im Haido City Hotel war auch der Pisco-Fall, wo sich Halbera zurückverwandelt hat. Ja, der hat ja aber mit Kaito Kid nichts zu tun. Ja, aber dieses Hotel hat eine sehr weite Geschichte. Auch der Fall am White Day fand in diesem Hotel statt. Da haben wir auch einen eigenen Wiki-Artikel dazu, also da könnt ihr gerne mal reinlesen, wenn euch das Haido City Hotel interessiert. Ich finde übrigens den Stimmeneffekt von Chat Noir sehr schön, dieses Verzerrte. Ich finde es immer ein bisschen schade, wie sich dann die Polizisten, wenn irgendwie eine offensichtliche Fährte da ist, alle auf diese eine Person stürzen. Statt dass, wenn die sich schon quasi selbst ergibt und so fangen lässt, dass man da nicht einfach einen, der dann mal guckt, ob das eine Maske ist oder nicht. Nee, alle schmeißen sich drauf, da kommt noch dieses Raufknäuel da, bringt doch alles nichts. klar, Effekte, aber also. Deswegen kenne ich das auch nicht. Ich dachte gerade, die Antenne ist doch falsch rum. Welches Telefon ist das denn? Ja, okay. Das nennt man eine Schnur. Das hat ein Telefon. Ach, das war die Schnur? Ich, das war eine Antenne. Im Flugzeug telefonieren, doch. Ah, ja, man muss nur ein bisschen warten, dann. Aber ich muss dazu sagen, ich bin noch nie im Flugzeug geflogen, deshalb weiß ich auch nicht, dass man da telefonieren kann. Hast du bei Film 19 nicht aufgepasst? Da habe ich auch nicht mitgespielt. Da haben wir aber auch einen Audiokommentar zu. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Oh ja, das muss ich noch machen. Ja, Olli, würde ich tun. Der ist sehr empfehlenswert. Ja. Guck ich gleich nochmal den Film mit Audiokommentar. Oh, was dieser Olli sagt, ist aber sehr klug. Ja. Direkt hier nach. Gleich auch heute Audiokommentar-Marathon machen. Alle bitte nachmachen, liebe Hörer. Genau, wir haben schon zig Audiokommentare. Film 14, 15, 16, 17, 18, 19 und Magic Kaito 1 bis 10 und 11 und 12 natürlich auch noch. Ja, folgen. Was heißt das? Jet France? Oh, oui, oui. Das ist nicht Air France, gibt's, glaube ich, ne? Ja. Und das ist die französische Variante. Weil der nach Frankreich fliegt oder davon gerade fliegt. Im Flugzeug. Achso. Das finde ich sehr interessant, wie das so gemacht ist. Magic. So, er ist an einem ganz anderen Ort und auf einmal, ja, da hast du. Das Loch wird irgendwie ein bisschen zu klein. Irgendwie ja. Wir würden gerade mal die Detective Boys durchpassen. Er verwandelt sich da einfach als Kind. Auch sehr gewagt, ja, die Scheibe zu sprengen, ne? Wenn man kurz davor steht. Naja. Ja. Nein, er stirbt. Achso, Glück gehabt. Am 21., oder? Gleichzeitig mit Aoyama. Hatten wir, glaube ich, auch schon erwähnt. Ja, kann man auch bei uns im Newsblog nachlesen. Genau. Ach, schade, sie haben die Szene rausgerissen. Es gibt noch diese kleine typische Endszene in dem Quadrat, kennt ihr ja bestimmt. Mhm. Ja. Am Ende. Da gibt's im Manga noch die Szene, wie GM im Flugzeug sitzt und sagt, Paris Fashion Week, here I come. Ja. Also das ist cool. Weil er ja auch im Flugzeug nach Paris sitzt. Ja. Das hat man ja dann jetzt auch eben erst verstanden, als Kaito vorhin sagte, ja, du wolltest doch schon immer mal nach Paris. Und man denkt so, ja und, was hat das jetzt damit zu tun? Richtig. Ja, Assistent von einem Phantom-Dieb hat eben auch seine Vorteile. Ich frage mich, warum Gosho das eingebaut hat, dass Ruby Jones hinter die Identität kommt. Naja, ich glaube, bei Magic Kite ist das ja sowieso alles nur auf kurzzeitige bezogene Coolness getrimmt, aber trotzdem. Ich meine. Die Unterhaltung, die sie geführt haben, war ja auch trotzdem ohne noch cool genug, fand ich. Mhm, auf jeden Fall. Ich fand jetzt so ein bisschen das letzte am Ende noch 5 Minuten meine tragische Hintergrundgeschichte erläutern. Noch so ein bisschen zu viel, aber sonst eine schöne Folge. Ja, also ich find's auch sehr gelungen, kann man sich immer wieder anschauen. Guter Fall, macht Laune. Also ja, würde ich nicht zu den allerbesten Folgen zählen, aber auf jeden Fall oben mit dabei. Hat mir gut gefallen, ja. Ja, auch so die, ich weiß, ist glaube ich das erste Mal, dass er jetzt einen Rivalen hat, der mitstehlen will, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Einen anderen Dieb, ja. Ja. Eiswürfel. Verabschiedung. Gut, dann sind wir durch. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei diesem Audiokommentar 10 Erinnerungen an GoldenEye. Ich verweise noch auf unser Wiki, conninwiki.org, unser Forum, conninforum.org, wo ihr auch über diese Episode gerne diskutieren dürft, conninnews.org, twitter.com/conninnews, facebook.com/conninnews, youtube.com/conninnews, instagram.com/conninnews, habe ich was vergessen, irgendwo sind wir überall als conninnews zu finden. Auch bei iTunes sind wir als ConnenNews oder ConnenCast zu finden. Da könnt ihr uns gerne kostenlos abonnieren und keinen ConnenCast oder Audiokommentar mehr verpassen. Alles findet ihr dort und natürlich auch bei ConnenNews.org logischerweise. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, macht's gut. Freut euch auf die nächste Crystal-Episode.